Hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten. Ballermann-Nana-Nachrichten. Wiesbaden! Bei Hessens Regierungsbildung ist zum ersten Mal Schwarz-Grün gelungen. Obwohl man sich nicht leiden kann, da fragt man sich, wie kam denn das zusammen? Eine neue Liebe ist für das Überleben. Der Laien wird Verteidigungsminister. Wir wollen die kämpfen sehen, wir wollen die kämpfen sehen. Und Entwicklungshilfe macht Herr Gerd Müller. Müller, who the fuck is